Abschnitt 36 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Ergebnis, Teil 2. Ich will nunmehr auf einen wesentlichen Punkt hinweisen, der von den Seelenerratern des Hannoverschen Gerichts gleichfalls recht misskannt wurde. Die scheinbare Motivlosigkeit vieler Mordtaten. Ich habe bereits bemerkt, dass das Suchen nach Beweggründen außerhalb der Geschehnisreihen durchaus hinauskommt auf den logisch-ökonomischen Zwang, das geballte und unausmessliche Schicksal künstlich zu verengern, um es fassbar zu machen für begreifende Orientierung. Es dürfte in Wirklichkeit niemals eine Tat aus einem Motiv geschehen. Es würde aber auch keineswegs gegen die Möglichkeit von Taten sprechen, wenn überhaupt keine Gründe für sie auffindbar wären, wie denn der Wolf das eine Mal das Lamm ohne Not zerreißt, das andere Mal, obwohl das Zerreißen zu erwarten wäre, grundlos an ihm vorüberblickt. Die eigentümlichste Ungewissheit aber obwaltet in solchen Fällen, wo gerade die Dunkelheit und der Reiz, den das Heimliche und Bodenlose ausübt, selber zum Urgrund von Taten geworden ist. Unverkennbar ist diese Motivationslosigkeit bei manchen Formen des Giftmordes. Ich möchte dafür Folgendes, im Zweiten Kriegsjahr 1915 selbst erlebte Beispiel anführen. Ich befand mich im ärztlichen Dienst in einem mit 500 Schwerverletzten belegten Lazarett. Es waren besonders viele russische Gefangene dort. Als Dolmetscher in der russischen Abteilung arbeitete ein junger Balte. 20-jährig, freundlich, gefällig, hilfsbereit, scheinbar der ideale Krankenpfleger und Helfer, daher allgemein beliebt und von Kranken, Schwestern, Ärzten als allgemeines Faktotum geschätzt. Es fiel auf, dass unter den Russen viele Todesfälle vorkamen, die aus dem Wesen der Krankheit nicht zu erklären waren. Als diese dunkle, todbringende Epidemie nicht nachließ, kam man schließlich auf den Verdacht, es müsse sich um Vergiftungen handeln. Die Toten wurden ausgegraben. Im Magen wurde Arsen nachgewiesen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass aus dem Giftschrank des im Lazarett befindlichen Laboratoriums Giftstoffe entfernt waren. Die Oberschwester führte zu den Schränken des Arbeitsraumes die Schlüssel. Sie konnten nur an die Ärzte nach Genehmigung des Oberarztes ausgehändigt werden. Es war nun aber einige Male geschehen, dass, wenn ein Medikament nötig war, wir unseren Vertrauensmann, Oskar, eben den jungen Balten, zu der Oberschwester mit der Bitte um einen Schlüssel geschickt hatten. Bei dieser Gelegenheit konnte der junge Mann wohl an den Giftschrank herangekommen sein. Als die Untersuchung eingeleitet wurde, war der Balte verschwunden. Als das ganze Haus nach ihm abgesucht wurde, kam eine Ordonnanz kreidebleich und meldete, auf dem Boden, in den Sparren des Dachwerks, hänge Oskar. Er war bereits tot. Die Untersuchung blieb ergebnislos, doch zweifelte niemand, dass dieser bei allen beliebte junge Mensch in etwa 20 Fällen seine eigenen Landsleute, zu denen er übrigens nicht die mindeste Feindseligkeit zeigte, ohne jeden Zweck und Sinn durch Beimischung von Gift in ihre Speisen langsam getötet hatte. Damals im Kriege machte man sich angesichts solcher Rätsel nicht allzu viele Kopfschmerzen. Die meisten beruhigten sich mit dem Schlagwort Sadismus. Sie erklärten sich den Fall so, wie man etwa bei schlecht gearteten Kindern oft die Neigung zu grausamen Tierquälereien bemerkt. Die Kinder beobachten halb mit Schauer, halb mit widerwilligem Entzücken die Zuckungen des gequälten Geschöpfs. Sie werden bei solchem Herumproben von Neugier und Entsetzen weiter und weiter getrieben. Auch mochte jene medizinische und wissenschaftliche Wichtigmacherei, die sich in einem Spielen mit Menschen und Menschenschicksal selbst behagt, an dem lichtscheuen Treiben des jungen Balten einigen Anteil haben. Aber indem ich mir den Menschen wieder vergegenwärtige, seine bescheidene Eitelkeit, wenn man ihn lobte, Klammer auf, der hat's hinter den Ohren, in dem steckt mehr, als man ihm ansieht, Klammer zu, so scheint es mir sehr möglich, dass ausschließlich die Spielerei mit dem Dunkel und ein Reiz des Geheimnisses diesen Burschen aus verschlagenem Ehrgeiz zum Massenmörder gemacht hat. Im Falle Hamann aber stieg der Reiz des Heimlichen auch noch aus anderen Triebwurzeln, nämlich aus jener Sinnlichkeit, die man wohl ein entpersönlichtes Liebesleben nennen könnte. Musterfall dieser Entpersönlichung ist die Onanie, an welcher sowohl die Persönlichkeitslosigkeit des Gefühls wie der Reiz der Verborgenheit zu haften pflegt. Die größte Qual, die man Hamann antun konnte, war die, dass man ihm die Bilder der Opfer vorlegte, ihm von seinen Knaben erzählte und sie ihm persönlich nahe brachte. Sie waren für ihn immer nur schöne Jungens, von deren Persönlichem er so wenig wie möglich wissen wollte. Denn bei genauer Bekanntschaft, wie bei Grans, verlor sich der generelle Trieb, welcher darauf ausging, die jungen Körper ganz Unbekannter in Verborgenheit zu packen, zu zerreißen, zu verzehren. Ich habe in der Symbolik der Gestalt, Klammer auf, Verlag Niels Kampmann, Berlin, 1925, Klammer zu, ausführlich aufgezeigt, dass Merkmale von Sinnlichkeit nichts zu tun haben mit Erotik im Sinn des persönlichen Lebens. Im Gegenteil, die eigentlich sinnlichen Naturen sind niemals starke Erotiker und auf immer unfähig, an einer lebensausfüllenden Leidenschaft haften zu bleiben. Es besteht aber die bemerkenswerte Tatsache, dass die generelle Libido gebunden ist an die Werkzeuge der ursprünglicheren Nahsinne, wie zum Beispiel an Schmecken, Riechen, Ergreifen, Küssen, Saugen und so weiter, während Auge und Ohr als Bild- und Fernsinne eine stärkere Beziehung zum einmalig Persönlichen und eine minder nahe Beziehung zum geschlechtlich generellen Seelenleben haben, womit manche physiognomische Anhaltspunkte gegeben sind. Klammer auf, die unsägliche Ahnungslosigkeit gegenüber charakterologischer Forschung kam darin zum Ausdruck, dass man keinerlei physiognomische Untersuchung des Hamann vornahm. Es ließ sich aber das schwächere Ausmaß des Mittelhirns im Vergleich zu Vorder- und Hinterhaupt sowie das Überwiegen der Nahsinne über die Fernsinne schon vom bloßen Sehen ziemlich sicher vermuten, Klammer zu. Man könnte eine Art Kompensation suchen in dem merkwürdigen Umstand, dass dort, wo eine kahle, traumlose Geschlechtslust herrschend geworden ist, sehr leicht Berührungsangst und Nähescheu sich zu entwickeln pflegen. Bei Hamann wurde mir auffallend, dass er jedem Wissen um die Personen seiner Opfer ängstlich aus dem Wege ging. Darum ist für den Seelenforscher besonders rätselhaft jener einzige Fall, wo er nach Ermordung des 12-jährigen Abeling in Verkleidung die Schwester des Getöteten aufsucht, um sich die Gesichtszüge des Kindes zurückzurufen. Die grässliche Traumlosigkeit seines nackten Trieblebens ging so weit, dass Hamann außer dem gemeinsten Allgemeinsten, außer Gefräßigkeit und Geschlechtstrieb, überhaupt keine persönlichen Sehnsüchte je besaß. Seine Zuneigung zu Grans war die einzig persönliche, ideale Seite seines Lebens. Nur in dieser einen Beziehung wuchs er über das Animalische hinaus. Von den Bergen der Schweiz, die er in empfänglichster Jugend sah, hat er so gut wie gar keinen Eindruck behalten. Er hatte nicht das mindeste Naturgefühl. Ein Busch oder Baum war ihm nichts anderes als das günstige Versteck für Sittlichkeitsdelikte. So wie in der Tiefe der See ein gefräßiger Krake alles andere holde Leben ringsum langsam auffrisst, so hatte die unpersönliche Sinnlichkeit allmählich alle persönlicheren Inhalte verschlungen. Er besuchte wohl gelegentlich ein Theater, einen Zirkus oder ein Kino, aber ausschließlich zu dem Zwecke, um hübsche Jungen zu sehen und wenn möglich mit ihnen in Berührung zu kommen. Er hat nie ein Buch angerührt, nie Musik gehört. Politik und öffentliches Leben waren ihm vollkommen gleichgültig. Er besuchte Sportplätze oder Bäder nur darum, weil man dort nackte junge Leiber zu Gesicht bekommt. Die tiefste Schicht im Wesen des Triebverbrechers entdecken wir aber erst, wenn wir die Natur des dolosen Zweckverbrechens daneben halten. Wenn man Wahrheit hätte suchen wollen, statt Wahrheit aus dem Gerichtssaal auszuweisen, dann hätte man gerade aus diesem seltsamen Nebeneinander viel lernen können. Eine kurze philosophische Betrachtung bahne uns den Weg. Gleich wie das Licht und die Flamme, solange sie umschlossen bleiben vom Kreislauf des Lebens, das allbelebende und erwärmende Urwesen, ja, vielleicht das Wesen des Lebens selber sind, dagegen, sobald sie abgetrennt und losgelöst der Natur gegenüberstehen, zum schrecklichen Dämon werden, zum einzigen Element, darin keinerlei organisches Leben mehr gedeihen kann und welches alles Leben zu verzehren trachtet und wohl am Ende aller Enden auch verzehren wird, genauso ist das, was wir Menschen den Geist nennen, solange es umschlossen bleibt vom Kreislauf des Lebens, das allbelebende und erwärmende Urwesen, ja, vielleicht das zeugende Wesen des Lebens selbst. Aber sobald der Geist sich losreißt vom Naturschoß und als wachbewusste Zweckwelt heraustritt aus dem träumenden Element des Vorbewussten, so wandelt er sich zum schrecklichen Dämon, zum kalten Witz, darin keinerlei Seelisches mehr gedeihen kann und der alles Dumpfe und Schlafende aufzuzehren bemüht ist und wohl am Ende aller Enden auch aufzehren wird. Dies ist nun das ganze schreckliche Rätsel unseres Zeitalters, unseres Menschenschicksals, unserer Kultur. Die Loslösung und Unverbundenheit beider ist da. Der Mensch als ein Stück Naturseele und der Mensch als zweckgesetzender Geist sind auseinandergetreten. Das Schauspiel unserer Erdhälfte ist die Tragödie einer Seele, die nicht mehr Schritt halten kann mit den Werken und Werten, die sie aus sich selber herausgestellt hat. Die Werke sind größer und edler geworden als der Mensch selbst. Oder wie ich vorhin sagte, der Wolfsmensch mit Radio und Elektrizität. Das ist die Signatur unseres Lebensalters. Solche Unverbundenheit des Naturelements mit dem Geistigen zeugt aber nach zwei Seiten hin eine unvermeidliche Entartung. Entgeistigte, sinnlose, irrsinnige Natur auf der einen Seite, naturlose, seelenlose Geistigkeit auf der anderen. Dort, wo im modernen Menschen noch Naturtriebe durchbrechen, entbehren sie der eingeborenen Vernunft und sinnvollen Schönheit, welche überall dort das Leben durchgeistigen, wo die Wesen noch einverschlungen blieben im kosmischen Ring. Dort aber, wo der moderne Mensch aus dem Naturelement heraus und in maßloser Selbstüberhebung der Erde übermächtigend gegenübertrat, da ist er zum Teufel an ihr geworden. Wir haben an Hamann und Grans die klassischen Schulfälle dieser hoffnungslosen Entzweiung. Hier das Caput Mortuum des entfesselten Bestientums, dort den nackten, vom letzten Tröpflein Seele verlassenen, teuflisch leerlaufenden Intellekt. Und es ist nur allzu verständlich, dass diese beiden Pole zur Symbiose sich aufeinander pfropften und in künstlicher Vernietung wieder zur perversen Einheit banden, was von Natur aus heillos auseinanderbrach. Diese Doppelform der Entartung zeigt sich, wie an vielen anderen Merkmalen, vor allem auch an der Stellung der beiden zu Rausch und Alkohol. Granz ist ein so leerer, ausgehöhlter, vernüchterter Mensch, dass außerhalb von Nutzzwecken und Absichten seiner Selbstsucht die Träume oder Räusche des Blutes für ihn nicht vorhanden sind. Eben darum ist der künstliche Rausch sein Bedürfnis. Er gibt ihm die einzige Möglichkeit, von sich loszukommen. Hamann dagegen ist ein so triebtierischer, blindwütiger, vergeilter Mensch, dass ihn Alkohol bleiern traurig macht, wenn er andere auflockert. So etwa wie ein Blinder das schielende Auge des Taubstummen, der Taubstumme die krächzende Stimme des Blinden beneidet, so bewunderte hier jeder den Ausfall im Andern, der gerissene Fuchs den Wolfsblutdurst, welcher zwecklos ins Bodenlose springt, der irrsinnige Wolf aber jene Fuchsbesonnenheit, die nie etwas ohne Vorteil tut. Irrsinn und Teufelei, das sind die Pole dieser besten aller möglichen Welten. Ende von Abschnitt 36. Gelesen von Klaus Missfeld.